Kennt ihr das Land Schweden? Das Land Schweden ist viel größer als die Bundesrepublik Deutschland. Allerdings wohnen in Schweden nicht so viele Menschen wie bei uns. Wenn ihr euch eine Landkarte von Europa anseht, dann könnt ihr mit etwas Fantasie oben, ja, genau dort. Dort könnt ihr so ein Gebilde erkennen, das wie ein Tiger aussieht. Und ungefähr in der Mitte dieses Tigers liegt Schweden. Im Sommer ist es nachts im nördlichen Schweden so hell, dass man dort um Mitternacht ohne elektrische Beleuchtung ein ganzes Buch lesen kann. Der Winter jedoch ist kälter und länger als bei uns. Die schwedischen Wintertage sind kürzer und dunkler. Die Hauptstadt von Schweden heißt Stockholm. Die kleine Stadt Kumla liegt nicht weit davon entfernt. Und in Kumla wohnt Kerstin Pettersson mit ihrem kleinen Bruder Lasse und ihren Eltern. Kerstin ist 10 Jahre alt, Lasse erst 8. War die Schule heute wieder anstrengend. Rechnen kapiere ich nie. Verstehe ich nicht, du konntest ja sonst immer alles. Komm du erst mal in das 4. Schuljahr. Deine 2. Klasse ist ja noch pipi einfach. Das ist die Post, das ist für mich. Das ist für mich dabei? Ja, Finanzamt. Kerstin, du hast einen Brief von deiner Freundin Julia aus Tyskland bekommen. Mutti, das heißt Deutschland. Na gut, ja. In Tyskland heißt Tyskland Deutschland. Aber bei uns heißt Deutschland eben Tyskland. Ist doch so, oder? Ja. Okay. Egal, ich möchte die Briefmarke haben, bitte, ja? Ja, dann komm, jetzt spann uns doch bitte nicht so auf die Folter, ja? Was schreibt denn die Julia? Es geht dir gut und ich soll euch grüßen. Mich auch? Mhm. Ja, dich auch. Zeig mal, wo steht denn mein Gruß? Hier steht's. Grüß auch deinen kleinen Quälbein von mir. Haha, wie witzig. Könnt mich totlachen. Jetzt müsste ich wieder einen Brief an Julia schreiben. Ich weiß gar nicht, was ich hier schreiben soll. Hier passiert ja nie was. Bald ist doch Weihnachten. Schreib mir doch, wie wir in Schweden Weihnachten feiern. Das wäre doch was. Weihnachten ist doch Weihnachten und außerdem dauert es noch so lange. Jetzt hatten wir immerhin schon Martinstag. In Australien feiert man Weihnachten zum Beispiel... Papa, Deutschland ist genauso wenig Australien, wie Julian Känguru ist. Ja. Känguru wäre nicht schlecht, dann könnte sie mal eben zu uns rüberhüpfen. Eigentlich ist die Idee mit den Feiertagen gar nicht so übel. Hab doch gesagt. Julia hat mir in ihrem Brief auch etwas über das Martinsfest geschrieben. Ich verziehe mich da mal in mein Zimmer. Na gut. Gibt es noch ein Brötchen? Ja. Das schöne Brot hast du. Marmelade? Ja. Papa, jetzt sei nicht wieder so gierig. Kann ich bitte die Butter? Liebe Julia, vielen Dank für deinen Brief. Mir geht es auch sehr gut. Danke vor allem für das Bild deines Katers. Meinen Hund habe ich Boris genannt, weil er immer so knurrt, wenn ich ihm seinen Tennisball wegnehme. Zu welcher Rasse er gehört, lässt sich nicht genau feststellen. Wahrscheinlich ist er eine ganz eigene Rasse. Jedenfalls ist er sehr lieb. Ich war fast etwas neidisch, als ich von deinem Martinsfest gelesen habe und der Laterne, die du mit deiner kleinen Schwester gebastelt hast. Die Geschichte mit dem Laternenumzug musst du mir noch etwas genauer erklären, weil es so etwas bei uns in Schweden nicht gibt. Martin wird in Schweden auch Morten genannt. Und weil an diesem Tag Gans gegessen wird, wird dieser Feiertag Morten Gors genannt, was auf Deutsch so viel wie Gänse-Martin bedeutet. Deshalb gehen manche Leute bei uns am Martinstag auch in ein Restaurant und essen Gänse. Wir allerdings nicht. Wir essen unsere Gans zu Hause. Ich freue mich jetzt schon auf das Lucia-Fest. Darüber schreibe ich dir mehr in meinem nächsten Brief. Grüße deine Familie und deinen Kater Maxi. Deine Kerstin. Thank you. Ja, das Lucia-Fest am 13. Dezember ist für die Kinder in Schweden vielleicht das wichtigste Fest des Jahres. Früher war das Lucia-Fest ein kirchliches Fest. Heute bringt Lucia, die Lichterkönigin, das Licht in die dunklen Wintertage. Sobald die schwedischen Kinder laufen können, wollen die Mädchen Lucia oder zumindest Lucias Gefolge und die Jungen Sternjungen sein. Gefolge heißen die Kinder, die der Lucia wie einer richtigen Königin folgen, wenn sie den Raum betritt. Lucia wird in der Schule gefeiert, im Elternhaus, in den Büros und Fabriken und, ja, eigentlich überall. Die Lucia trägt ein weißes Kleid mit einem roten Seidenband um die Hüften. Auf dem Kopf hat sie eine Krone aus Preiselbeerblättern und mehreren weißen Kerzen, die mittlerweile elektrisch sind und ihren Strom von einer Batterie bekommen. Die Mädchen im Gefolge werden Ternor genannt, das heißt Sternchen. Sie tragen auch weiße Kleider, Lametta im Haar und um die Hüften und halten in der Hand eine Kerze mit einem Papierkranz. Die Sternjungen im Gefolge tragen ein weißes Gewand und haben auf dem Kopf einen großen, spitzen, weißen Hut mit goldenen Sternen, wie von einem Zauberer im Märchen. In der Hand tragen die Jungen einen Stab, der oben an der Spitze einen Stern hat. Die Jugendlichen feiern in der Nacht vor dem Lucia-Tag meist sehr laut und trinken oft etwas mehr Alkohol, als sie vertragen können. Über das Lucia-Fest gibt es noch so viel zu erzählen. Aber das kann Chestin besser als ich. Und ich sehe, sie schreibt gerade einen neuen Brief an ihre Freundin Julia. Euer Advent in Deutschland ist also fast wie bei uns. Nur einen Adventskranz kennen wir nicht. Dafür schmücken wir zu Advent einen Metallkasten mit Moos und Preiselbeerblättern. Sterne für das Fenster haben wir auch gebastelt. Gestern hat der Boris den Lasse in dessen kleinen Finger gebissen. Er hat geschrien wie am Spieß, obwohl nicht einmal Blut zu sehen war. Ich glaube, dass Lasse meinen Boris vorher geärgert hat. Morgen feiern wir endlich das Lucia-Fest. Darauf freue ich mich in jedem Jahr ganz besonders. Wenn zuerst der Raum stockdunkel ist, danach die Stimmen der Lucia und ihres Gefolges zu hören sind und zum Schluss der Raum ganz hell wird, bekomme ich immer wieder eine Gänsehaut. In meiner Klasse werde ich in diesem Jahr nicht die Lucia sein. Unsere Lehrerin, Frau Karlsson, hat vorgeschlagen, dass Maria diesmal Lucia wird. Maria kommt aus Chile und wohnt seit einem halben Jahr mit ihren Eltern in Schweden. Weil wir nicht wissen, wie lange sie in Schweden bleiben kann, ist es sicher ganz gut, dass sie unsere Lucia wird. Morgen bin ich Gefolge. Ich habe vorhin auf den Papierkranz von meiner Kerze den Text des Lucia-Liedes geschrieben, weil ich den nicht so gut auswendig kann. Lasse trägt morgen als Sternjunge einen Hut, der fast so groß ist wie er selbst. Du kannst dir vorstellen, wie unser Kleiner unter seinem Hut aussieht. Wir geben ihm wohl besser einen blinden Hund mit, falls ihm der Hut über die Augen fällt. Morgen früh wird es lustig. Dann kommen die Schüler aus Mamas Klasse. Ich habe dir ja schon früher einmal geschrieben, dass Mama Lehrerin ist. Ihre Schüler sind schon 13 und 14 Jahre alt und kommen ganz früh in Mamas und Papas Schlafzimmer, um mit ihnen Lucia zu feiern. Papa hat sich schon für 6 Uhr den Wecker gestellt, damit er sich vorher einen Morgenmantel anziehen kann. Das wird wieder sehr spannend. Die großen Jungs werden sich wohl wieder als Tomten verkleiden. Sie bringt das Licht hinein in düstere Zimmer. Sie steht ganz hoffnungsvoll im Kerzenschimmer. Kommt in die Dunkelheit, leuchtend mit weißem Kleid. Santa Lucia, Santa Lucia. Kommt in die Dunkelheit, leuchtend mit weißem Kleid, Santa Lucia, Santa Lucia. Benzin wird auch schon wieder teurer. Ach, du liebe Zeit. Jesslyn, du siehst ja so müde aus, als hättest du 3 Nächte nicht geschlafen. Ich bin heute fast eingeschlafen in der Schule. Bitte? Ist ja auch kein Wunder. Sven und Jan haben heute Nacht vor unserem Fenster herumgegrölt. Was? Ja, das habe ich auch gehört. War ganz, ganz schön laut. Ja. Sie sollten lieber mal Gesangsunterricht bei Michael Jackson nehmen. Dein geliebter Michael Jackson. Wenn der dich jetzt sehen könnte, hättest du bei ihm verspielt. Was weißt du denn? Seid ihr bald soweit? Wir wollten noch nach Örebro fahren, die Oma besuchen. Da ziehe ich mir doch besser meinen Badeanzug an. Justin. Im Altersheim wird immer so geheizt wie in der Sauna. Ich schwitze jetzt schon, wenn ich nur dran denke. Aber du weißt doch, wie sehr Oma sich freut, genau, wenn sie dich als Lucia sieht und Lasse als Sternjungen. Das war so schön letztes Jahr. Wo ist Lasse denn eigentlich schon wieder? Ja, ich weiß auch nicht. Lasse? Wenn du einen laufenden Sternenhut siehst, dann könnte es Lasse sein. Was ist denn jetzt schon wieder? Mama, Boris hat mir meinen Hut geklaut. Ich glaube, wir sollen ihn sofort wiedergeben. Ganz ruhig, Boris. Gib mir den Hut wieder. Boris, den Hut. Boris, nicht die Vogel, den Hut. Den Hut. Mama, haben deine Schüler heute Morgen noch etwas Gebäck übrig gelassen? Ja, ich weiß gar nicht, muss ich mal schauen. Ja, aber viel ist es nicht mehr. Na, die Herrschaften hatten aber auch einen gesegneten Appetit. Aber es gibt noch Lussekat und Pepperkakao. Die könnt ihr gerne haben. Ja, möchtest du? Ja. Gut. Aber Jessie nicht auch wieder das Auto voll krümeln. Ja, ich habe es gestern erst gewaschen. Nein, passt. Versprochen. Sitz. So. Lass jetzt hier meine Jacke an. Sonst kommen wir nie hier weg. Tschüss. Hat jemand meinen Hut gesehen? Der liegt auf der Ablage, wie immer. Ja. So. Mutti, der Reißverschluss geht. Ja, ich weiß, Kind. Papa, die Kleine braucht unbedingt eine neue Jacke. Hier ist ja bald Weihnachten. Lass sie jetzt kommen. Nimm mal jemanden, Boris. Komm. Boris, komm. So, ja, warum gehorcht der Hund denn bei dir? Warum gehorcht der bei mir nicht? Ja, das Tier hat Menschenkenntnis. Nach dem Lucia-Fest bereiten sich die Schweden auf das Weihnachtsfest vor. Sie nennen es Julfest. Jul hat seinen Namen vom gotischen Wort Giuo, das heißt Rad. Aber was hat ein Rad mit Weihnachten zu tun? Das will ich euch erklären. Bevor die Menschen im Norden Europas Christen wurden, war es dort Brauch, Räder mit Stroh zu umwickeln. Das waren die sogenannten Sonnenräder. Man zündete sie an und ließ sie brennend die schneebedeckten Berge hinunterrollen. Dadurch sollten böse Geister ferngehalten werden. 12 Nächte dauerte damals die Julzeit. Die Menschen waren friedlich und arbeiteten in dieser Zeit nicht, weil sie glaubten, dass ihre Götter feierliche Umzüge abhielten. Die Menschen gingen in die Wälder, schlugen Baumstämme und trugen sie in ihre Häuser. Solche Julklötze galten als segensbringend. Sie wurden mit Stechpalmen geschmückt und brannten 12 Nächte lang. Die Asche der Julklötze benutzte man zum Düngen der Felder. Davon versprach man sich eine besonders gute Ernte. Der Julklotz stand im Mittelpunkt der festlich geschmückten Wohnstuben. Die Menschen tanzten, spielten und sangen Lieder. Und natürlich gab es auch ein Festmahl. Ein Eber, das Tier des Gottes Freier, wurde verspeist. Später, als die Nordeuropäer Christen wurden, verschwanden diese heidnischen Bräuche. Der Weihnachtsbaum löste den Julklotz weitgehend ab. Heute schmücken Tannen und Fichten die Stuben, Balkone und die Plätze der Städte und Dörfer. Man stellt den Weihnachtsbaum in einen Wasserbehälter, so bleibt er lange frisch. Manchmal bis zum 20. Tag nach Weihnachten, dem Knutfest. Höhepunkt des Julfestes ist der Heilige Abend. Ein Feiertag, an dem in Schweden nicht gearbeitet wird. Bereits am 23. Dezember, dem Liljulafton, was so viel heißt wie kleiner Heiligabend, beginnen die Vorbereitungen. Der Weihnachtsbaum wird mit Strohsternen, Kugeln, Kerzen und allen möglichen Holzfiguren geschmückt. Lasse und Chestin haben natürlich bei den Weihnachtsvorbereitungen geholfen, haben Geschenke gebastelt, Plätzchen gebacken und Lieder gelernt und gesungen. Nun warten sie ungeduldig auf die Bescherung. Das Warten hat ein Ende. Heute Abend geht es los. Geschenke liegen unterm Baum für alle klein und groß. Geschenke liegen unterm Baum für alle klein und groß. Fenster heult der Wind und es hat frisch geschneit. Zu Hause ist es warm und jeder fühlt die Weihnachtszeit. Zu Hause ist es warm und jeder fühlt die Weihnachtszeit. Kocht der Vater. Ja. Lasse, du wolltest doch der Mama helfen. Hm? Na, geht schon mal. Ja, wenn es was zu lachen gibt. Was soll das denn heißen? Was zu lachen, was zu kochen, ja? Nein, nein, wir können schon einfach. Chestin, du kannst mir helfen. Hm? Soll ich schon mal den Rotkohl aufschneiden, Papa? Ja, hier, nimm dieses Messer. Boris, nun gehst du wohl vom Tisch runter. Boris, vom Tisch runter, aber hopp, hopp, hopp, hopp. Boris, lässt wohl den Hering liegen. Ja, jetzt läuft er mit dem Hering nach draußen. Wer hat denn überhaupt den Hund hier reingelassen? Dieser Hund, der macht mich eines Tages noch wahnsinnig. Papa, kocht das Wasser schon? Was für Wasser? Was brauchen wir? Das Wasser? Nein, nein, das Wasser kocht noch nicht. Sag mal, der Heringssalat, kannst du damit schon mal anfangen? Ja, okay. Und pass auf, dass da keine Hundehaare mehr zwischen sind, ja? Liegt der Lutfisk auf den Tisch? Ja, ich glaube schon. Gut, dann schiebe ich den Schinken in den Backofen. Oh, verdammt doch mal, ist das heiß! Ah, welcher Trottel hat denn den Herd schon angemacht? Oh, war ich wohl selbst, aber keine Brandsalbe. Mach mal den Backofen für mich zu, das ist ja so heiß, das kann doch keiner anfassen. Papa, pass auf, die Milch! Was denn für Milch, hä? Nein, die schöne Milch auf dem Fußboden. Ja, wie sieht das denn aus? Du steh da nicht so rum, Jessie. Nun gib mir mal einen Lappen. Ja. Und Milch, du sollst da nicht reintreten. Du verteilst ja noch alles in der Küche. Papa, sollten wir vielleicht nicht doch Mama machen? Unsinn, was brauchen wir Mama hier? Es reicht für Mama zum Aufräumen nachher. Wir beiden, wir schaffen das schon. Wird doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Das kriegen wir. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dreht einfach die Kassette um. Der Weihnachtsschinken brutzelt im Backofen. Chestins Vater bereitet den Heringssalat zu. Er hat es geschafft, die Küche innerhalb einer Stunde in ein riesiges Chaos zu verwandeln. Chestin zieht sich auf ihr Zimmer zurück. Sie muss noch für Papa, Mama und Lasse die Geschenke einpacken. Außerdem will sie für Julia einen Julbrief schreiben. Musik. Liebe Julia, wie geht es dir? Sicher wartest du jetzt auch schon ganz ungeduldig auf die Bescherung. Bei uns ist es noch nicht so weit. Langeweile habe ich nicht, denn für den Abend gibt es noch allerhand vorzubereiten. Der Nachmittag verging wie im Fluge. Um 15 Uhr haben Lasse und ich ferngesehen. Kalle Ankers Julprogramm. Das ist eine lustige Heiligabend-Kindersendung mit tollen Disney-Zeichentrickfilmen. Dann habe ich Papa in der Küche geholfen. Der wollte unbedingt das Weihnachtsessen zubereiten. Das war chaotisch, kann ich dir sagen. Gleich packe ich die Geschenke ein. Boris hat sich seins schon aus der Küche stibitzt. Er frisst mit Vorliebe Fisch. Ich habe mit ihm geschimpft, denn der Fisch war für den Heringssalat bestimmt. Papa bekommt von mir ein Julklapp. Das ist ein riesiges Juxpaket mit viel Verpackung und wenig Inhalt. Ich habe 5 verschieden große Kartons ineinander verschachtelt. Im kleinsten liegt in Papier eingewickelt das Geschenk, eine Pfeife. Außerdem ein selbstgeschriebenes Gedicht. Das Gedicht geht so: Zigaretten rührt Papa nun keine mehr an, er raucht sich ein Pfeifchen, so dann und wann. So ein Paket muss man nach alter Sitte in den Raum werfen, nachdem man angeklopft und Julklapp, Julklapp gerufen hat. Der Beschenkte soll aber nicht wissen, von wem das Julklapp stammt. Hoffentlich gelingt mir das heute Abend. Lasse und ich müssen noch den Reisbrei für die Tomten vor die Haustür stellen. Du hast mir in deinem letzten Brief geschrieben, dass du gar nicht weißt, was Tomten sind. Tja, wie soll ich dir das erklären? Also, pass auf. Mitternacht und alle Menschen schlafen. Wir Tomten nicht. Still die Küche in den Kinderstuben. Verlöscht das Licht. Tripp, trapp, Tomten, jetzt ist unsere Zeit. Wir sind bereit. Kleinsten Ecken, wie gut es riecht, brauchen uns nicht länger zu verstecken. Seht, was dort liegt. Tripp, trapp, Tomten, herrlich schmeckt der Brei, welch Leckerei. Noch ein Tänzchen nach dem tollen Essen, ist das nicht schön? Doch beinahe hätten wir vergessen, wir müssen gehen. Tripp, trapp, Tomten, haltet euch bereit, jetzt wird es Zeit. Morgen wird es Zeit, sich zu verstecken. Müde sind wir schnell, sonst wird man uns vielleicht entdecken. Schon knarrt die Tür. Tripp, trapp, Tomten, es wird wunderbar im nächsten Jahr. Tomten heißen in Schweden die guten Hausgeister mit roter Zipfelmütze und langem Bart. Man sagt, diese kleinen Kobolde leben in Kellern und Scheunen. Sie helfen Menschen und Tieren, zeigen sich aber nicht. Es heißt auch, dass sie in den Häusern Schabernack treiben, wenn man sie nicht gut behandelt. Tomten sind sehr genügsam. Als kleines Dankeschön reicht ihnen am Weihnachtsabend ein Schüsselchen mit Reisbrei und Milch. Auf dem Reisbrei darf natürlich die Mandel nicht fehlen. In manchen Gegenden Schwedens kennt man einen Riesentomten als Weihnachtsmannfigur, den sogenannten Jultomten. Der Jultomte ist der gute Geist der Kaufhäuser. Er soll vor Weihnachten den Verkauf der Weihnachtsgeschenke ankurbeln. Die Kaufleute behaupten, der Jultomte brächte die Geschenke in einem großen Sack und käme mit seinem Rentierschlitten von Lappland her. Darüber können die kleinen Hauskobolde nur lachen. Nun wird es hell in unserem Haus, wir feiern Weihnacht, hoppalalala. Kinder im Kreis tanzen herum, tanzen herum. tanzen um den Weihnachtsbaum im Zimmer, tanzen um den Weihnachtsbaum im Zimmer. Tralalalalalalalalalalalalalalalalalala. Tanzen um den Weihnachtsbaum im Zimmer, tanzen um den Weihnachtsbaum im Zimmer. Tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal tralalala. Bruder tanzt auch, Schwester tanzt auch, Schwester tanzt auch. Papa, Mama tanzen mit im Kreise, Papa, Mama tanzen mit im Kreise. Tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal im Kreise. Tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal tralalala. Reis, Milch und Fisch, Torte ganz frisch, stehen auf dem Tisch. Essen werden wir es nach dem Tanzen, essen werden wir es nach dem Tanzen. Tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal dürfen tanzen. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Endlich ist es soweit. Bescherung im Hause der Familie Pettersson. Klopfgeräusche an der Terrassentür. Eine verstellte Stimme ruft: Julklapp! Julklapp! Die Tür öffnet sich. Ein riesiges Paket poltert ins Wohnzimmer. Vater und Mutter Pettersson kommen aus der Küche herüber, schauen sich die Bescherung an. Lasse und Chestin tauchen auf und tun erstaunt. Vater lacht, als er sich durch die Verpackung bis zur Pfeife vorgekämpft hat. »Vielen Dank, ihr Lieben«, sagt er zu Lasse und Chestin. Nachdem er das Gedicht gelesen hat, muss er feierlich schwören, keine Zigaretten mehr zu rauchen. Die Kinder bestehen darauf. Und dann bekommt jeder seine Geschenke. Lasse von den Eltern eine Angel, von Chestin ein Buch, Mutter von Vater ein teures Parfum, von den Kindern einen Pulli, Vater von Mutter eine Klassik-CD und Chestin von den Eltern den gewünschten Radiorekorder und von Lasse eine Lehrkassette. Boris geht leer aus. »Strafe muss sein«, meint Vater. Der Fischdieb Boris verkriecht sich schmollend in seine Ecke. Aber erfreut stellt er fest, dass sein Fressnapf einige ganz besonders schmackhafte Leckereien enthält. Unterm Weihnachtsbaum steht der Julbock und schaut zu. Das ist eine Strohfigur, die aus vorchristlicher Zeit stammt und auch heute noch unter jedem Weihnachtsbaum zu finden ist. Familie Pettersson feiert gut gelaunt den Heiligen Abend. Der Julschinken schmeckt vorzüglich, meinen alle. Naja, vielleicht hätte Papa ihn doch etwas früher aus dem Backofen nehmen sollen, denkt Chestin. Und dann wird gesungen und getanzt. Immer um den Weihnachtsbaum herum. Nur die Julien, noch Julen war es kalt il Posca. Nur die Julien, noch nur die Julien, noch Julen war es kalt il Posca. So de Poskien, noch so de Poskien, noch Posken war es kalt il Jula. So de Poskien, noch so de Poskien, noch Posken war es kalt il Jula. Weihnachten lasst uns feiern, Weihnachten lasst uns feiern, wollen unsere Freude zeigen. Weihnachten lasst uns feiern, Weihnachten lasst uns feiern, wollen unsere Freude zeigen. Kommt nur, wir tanzen alle, kommt nur, wir tanzen alle einen weihnachtlichen Reigen. Kommt nur, wir tanzen alle, kommt nur, wir tanzen alle einen weihnachtlichen Reigen. Rund um den Christbaum geht es, rund um den Christbaum geht es, der steht strahlend in der Mitte. Rund um den Christbaum geht es, rund um den Christbaum geht es, der steht strahlend in der Mitte. Würd sich auch ganz gern mal, würd sich auch ganz gern mal mit uns tanzen ein paar Schritte. sich auch ganz gern mal, wird sich auch ganz gern mal mit uns tanzen ein paar Schritte. Müssen die Weihnachtstage jedes Jahr so schnell verrinnen? Müssen die Weihnachtstage jedes Jahr so schnell verrinnen? Sie sollen bis Ostern dauern, sie sollen bis Ostern dauern und dann wieder neu beginnen. Sie sollen bis Ostern dauern, sie sollen bis Ostern dauern und dann wieder neu beginnen. Am frühen Morgen nach dem Heiligen Abend gehen viele Schweden zur Christmette in die Kirche und begrüßen sich mit Gott Jul. Heutzutage fährt man mit dem Auto dorthin. Aber früher wurden vor allem auf dem Land lange Wege mit Pferdeschlitten oder Kutschen zurückgelegt. Häufig führten die Bauern auf dem Rückweg Wettrennen durch. Wer als erster seinen Hof erreichte, war Sieger. Man sagte, er hätte im nächsten Jahr die beste Ernte. Heute ist der 25. Dezember in Schweden ein ruhiger Weihnachtsfeiertag. Die Familien bleiben unter sich. So ein besinnlicher Tag kann nicht schaden, denn es folgen ja noch einige turbulente Feste. Die Weihnachtszeit ist noch längst nicht zu Ende. Ritsch, ratsch, filibom, bom, bom, filibom, bom, bom, filibom, bom, bom. Ritsch, ratsch, filibom, bom, bom, filibom, bom, bom, filibom. Frau Söderström, Frau Söderström, Frau Söderström, Frau Söderström. Und unsere Nachbarin, die schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle, Kinderwohle, schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle ein. Ritsch, ratsch, filibom, bom, bom, filibom, bom, bom, filibom, bom, bom. Ritsch, ratsch, filibom, bom, bom, filibom, bom, bom, filibom. Frau Söderström, Frau Söderström, Frau Söderström, Frau Söderström. Und unsere Nachbarin, die schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle, Kinderwohle, schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle ein. Ritsch, ratsch, filibom, bom, bom, filibom, bom, bom, filibom, bom, bom. Ritsch, ratsch, filibom, bom, bom, filibom, bom, bom, filibom. Frau Söderström, Frau Söderström, Frau Söderström, Frau Söderström. Und unsere Nachbarin, die schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle, Kinderwohle, schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle ein. Die schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle, Kinderwohle, schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle ein. Die schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle, Kinderwohle, schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle ein. Die schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle, Kinderwohle, schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle ein. Die schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle, Kinderwohle, schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle ein. Die schütten uns die Kinderwohle, Kinderwohle, Kinderwohle. Liebe Julia, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe zu Weihnachten den Radiorekorder bekommen, den ich mir gewünscht habe, und zwei Kassetten. Heute ist Silvester. Silvester gefällt mir sehr gut, weil ich so lange aufbleiben darf, wie ich möchte. Sogar Lasse darf das. Doch die alte Schlafmütze schläft bestimmt wieder vorher ein. Wahrscheinlich möchte er wieder das Feuerwerk selbst anzünden und Papa muss wieder höllisch aufpassen, dass er nicht das Haus in Brand setzt. Heute Nachmittag haben wir mit Mama und Papa Blei gegossen. Dafür wird Blei heiß gemacht und etwas davon ins Wasser geschüttet. Das Blei verläuft im Wasser zu irgendeiner Figur und wird sofort wieder hart. Danach kannst du überlegen, was die Figur zu bedeuten hat. Meine Figur sah aus wie Lasse. Womit habe ich das verdient? Aber jetzt muss ich Schluss machen, weil gleich gegessen wird. Heute zu Silvester gibt's bestimmt was ganz Besonderes. Ich lasse mich überraschen. Danach gucken wir uns wie in jedem Jahr im Fernsehen den Film an mit so einem alten Mann, der immer über einen ausgestopften Tigerkopf stolpert, wenn er Gäste bedienen will, die gar nicht da sind. Das hört sich bestimmt sehr kompliziert an, aber vielleicht gibt es ja diesen Film in Deutschland auch zu sehen. Jetzt mache ich aber wirklich Schluss. Schreib doch bald wieder. Deine Chestin. Schöne Musik. kommt so richtig eine nette, angenehme Stimmung. Jessie, wie viele Kinder hast du denn eigentlich heute zum Klugfest eingeladen? Jetzt würde mich auch mal interessieren. Ach, so ungefähr 8 oder 9. Oder vielleicht auch 11. Alle hier bei uns zu Hause? Das ist ja deine halbe Klasse. Sag mal, hast du eine Ahnung, wo sich unser Herr Lasse herumtreibt? Ja. Lasse ist heute bei Jansson zum Knutfest eingeladen. Ach so. Der Anders Jansson ist doch in seiner Klasse. Na, das trifft sich ja gut. Na, sonst wird er hier auch noch rumlaufen. Ja, sonst hätten wir wahrscheinlich 20 Kinder zu besuchen. Uiuiui, welch glücklicher Zufall. Jessin, bist du eigentlich schon mit Boris Gassi gegangen? Und der Weihnachtsbaum, hast du den schon in den Hof geworfen? Aber Papa, das machen wir Kinder doch gleich alle zusammen. Oh. Aber vorher wird er noch geplündert. Ach, die süße Zeug da. Naja, das sind ja eure Zähne. Und außerdem, Boris schläft schon auf seiner Schmusedecke. Wie du siehst, alles erledigt. Das ist Boris. Mama, kannst du mir gleich bei den Tanzspielen helfen, wenn meine Freunde kommen? Ich habe die meisten Tänze nämlich schon wieder vergessen. Ja, wenn du dafür schon einmal den Tisch steckst und den Saft und den Kuchen ins Zimmer bringst, ne? Ja, das ist eine gute Idee, dann brauche ich das nicht machen. Wenn es sein muss. Ja, so, mich entschuldigt ihr bitte, Boris hat mich eine gute Idee gebracht. Ich werde auch mal ein kleines Schläfchen machen. Liebe Julia, gestern war bei uns das Knutfest. Zum Knutfest dürfen wir immer unsere Freunde einladen. Wir haben ganz viel Kuchen gegessen und Saft getrunken. Danach haben wir getanzt. Es gibt ganz viele Tänze für das Knutfest. Auch Tomtenlieder werden noch einmal gesungen, weil nun Weihnachten endgültig vorbei ist. Stefan Jansson hat ganz viel mit mir getanzt. Vielleicht mag er mich. Ich finde ihn ganz nett. Manchmal ist er aber auch ganz schön blöd und gibt immer so viel an. Jetzt weißt du schon etwas mehr über die Feiertage bei uns in Schweden. Frag doch einfach einmal deine Eltern, ob du mich im nächsten Jahr zum Weihnachtsfest besuchen darfst. Meine Mama und mein Papa würden sich bestimmt freuen. Lasse auch. Er hätte ein Mädchen mehr, das er ärgern könnte. Du würdest meinen Boris kennenlernen. Und Schweden. Kumla zumindest. Papa hat Weihnachten ein Foto von mir und Boris gemacht. Das lege ich für dich mit in den Umschlag hinein. Schreib doch bald wieder. Viele Grüße an deine Mama, deinen Papa, deine kleine Schwester und an deinen Kater. Deine Jessie.